und herzlich willkommen zum E-Government Podcast. Ich bin der Matthias und... Und ich bin der Thorsten und wir haben Corona-Time und wir haben einen Gast. Also leider nur einen, der wirklich teilnimmt, der andere guckt nur zu. Heinz, stell dich doch mal kurz vor. Hallo, ich bin Heinz Gräsing und in der Stadt Reuchlingen für die IT mit meinen beiden Kollegen verantwortlich. Und derzeit auch verantwortlich dafür, dass einen ganzen Haufen unserer Kollegen nicht im Rathaus sitzen, sondern an solchen Plätzen wie ihr gerade zu Hause, ein nicht arbeitsgerechtes Homeoffice und ihrer täglichen Arbeit nachgehen können. Genau, und wir haben uns kennengelernt durch den Podcast und durch unseren Job habe ich festgestellt, dass ihr eine ganz innovative Verwaltung seid und bei euch das ganze Thema Homeoffice jetzt in der Corona-Zeit total schnell ging. Das ging quasi instant. Und deswegen haben wir dich eingeladen, mal ein bisschen was zu erzählen, wie ihr das gemacht habt und wie das auch ankommt und was ihr da gemacht habt. Wie wollen wir denn anfangen? Naja, das Thema Homeoffice sind leider immer mehr Themen als nur eins. Das eine, das haben wir jetzt, das ist die Kommunikation. Das andere Thema ist natürlich, dass man die Informationen an die Leute nach Hause bekommt. Und dafür braucht man natürlich auch wieder Hardware, dass das alles funktioniert. Und wir hatten den großen Vorteil, dass wir nach der Wahl Hardware übrig hatten. Dadurch, dass wir digital ausgezählt hatten. Und es ist ja selten in einer Stadtverwaltung, dass man sagt, man hat genügend Hardware für irgendeinen Zweck. Im Normalfall ist es immer genau andersherum. Und das System, mit dem die Leute bei uns arbeiten, ist von vornherein ein virtueller Arbeitsplatz. Das heißt, dem System bei uns, dass wir so im Haus leben, dass eigentlich nichts an einem Arbeitsplatz gebunden ist, sondern man grundsätzlich seinen Arbeitsbereich mitnehmen kann an eine x-beliebige Station oder auch an einen x-beliebigen Ort in Reuchlingen, hat uns dann natürlich unheimlich dabei geholfen, den Leuten ihren Arbeitsplatz direkt zu Hause zur Verfügung zu stellen und uns sozusagen dahingehend entlasten, dass wir uns nichts Neues haben ausdenken müssen. Okay, ich würde sagen, fangen wir mal ganz vorne an. Homeoffice ist ja nicht nur, ich nehme meinen Laptop mit nach Hause und kann dann von zu Hause meine E-Mails bearbeiten. Homeoffice bedeutet ja auch, gerade in der öffentlichen Verwaltung, dass ich auch über meine Telefonnummer weiter erreichbar bin. Gibt es noch einen dritten Punkt? Dass ich Software bedienen muss, die nicht unbedingt auf dem Rechner daheim instant da ist. Das stimmt. Und also, ich würde sagen, wenn ich in Netzwerk geschleust werden muss. Genau, ich würde sagen, wir fangen mal mit dem naheliegendsten an, woran die Leute als allererstes denken, ich nehme meinen Laptop mit nach Hause. Wie habt ihr das ganz konkret gemacht? Wie, wenn ich euch richtig verstanden habe, arbeitet ihr bei euch in der Verwaltung sowieso nur noch virtuell? Das heißt, ihr habt nur noch ganz schmale Rechner an den Arbeitsplätzen mit Bildschirm und Tastatur dran. Und ansonsten läuft alles zentral auf Servern. Ist das korrekt so oder? Das ist korrekt so, ja. Was nutzt ihr da oder wie habt ihr das dann Ganze aufgebaut? Und wie ist vor allen Dingen die Akzeptanz bei den Sachbearbeitern? Naja, das System, so wie wir es einsetzen, wird bei uns seit 2001 eingesetzt. Und das ist eine gewisse Kontinuität, das heißt, wir haben auch sehr wenig Änderungen am ganzen Doing, was das System betrifft, gehabt. Und so ist die Akzeptanz für alle, die im Haus sind und da schon länger sind, sehr, sehr hoch. Das heißt, ihr seid gar nichts mehr anders gewöhnt, als so zu arbeiten. Also seit 2001 ist ja quasi seit 19 Jahren. Ja. Das klingt lang, ist lang. Ist lang und unser Desktop hat sich auch sehr, sehr, sehr wenig verändert seit damals. Und das gibt jetzt auch schon so einen kleinen Culture Clash mit Mitarbeitern, die jetzt dazukommen. Weil, ich sag mal so, natürlich heute auch ein bisschen sich geändert hat, wie etwas visualisiert wird und wie es ausschaut. Und so haben auch wir jetzt nach der langen Zeit auch ein paar Altlasten und müssen uns jetzt mal ein bisschen um das Thema Modernisierung kümmern. Aber das hat nichts damit zu tun, wie die Technik funktioniert, sondern es geht hauptsächlich darum, wie eben die Technik mit den Menschen kommuniziert. Okay, und wenn ich das richtig verstanden habe bei uns im Vorgespräch, ihr benutzt auch hauptsächlich Open-Source-Software. Das heißt, ihr kauft gar nicht großartig von den großen Herstellern ein. Sagen wir nur das Nötigste. Es gibt ja diverse Software, die muss man einkaufen. Die darf man nicht Open-Source benutzen, aber ihr benutzt hauptsächlich Open-Source-Software. Das ist eigentlich gezwungenermaßen damals so entstanden, weil unser Remote-System eben nicht auf Windows-Basis war. Das hatte auch damit zu tun, dass das Remoting damals mit Windows noch sehr, sehr schwach war. Das heißt, von der Farbtiefe, vom Audio und von diesen ganzen Themen her eigentlich wirklich, ich sag mal, der Technik, die damals auf dem Open-Source-Markt vorhanden war, einfach unterlegen war. Und so hat sich eins nach dem anderen ergeben, dass eben der Desktop, wie auch das Office-System und die Kommunikationssysteme dann nach und nach immer mehr in die Open-Source-Welt abgeglitten sind, weil es besser funktioniert hat. Also gerade das zentrale Arbeiten ist so ein Thema. Ich bekomme halt deutlich mehr Anwendungen auf einen Server, der versteht, was ein Library Sharing ist, der halt sagt, okay, ich kann mir auch Ressourcen teilen, ich kriege hier eine höhere Arbeitsgeschwindigkeit an die Leute und vor allen Dingen habe ich nicht diesen Effekt, dass ein Terminal-Server unter Umständen, dadurch, dass er halt alleine nur existiert, bestimmte Software in der Ausführung verhindert. Das war jetzt sehr komplex. Ich weiß nicht, ob man es versteht. wahrscheinlich war es zu lang. Nicht so schlimm. Wir haben ja durchaus auch Nerds unter unseren Zuhörern, denen das jetzt alles was sagt. Und Matthias und ich, wir müssen uns outen. Wir sind zwar auch Nerds, aber eher in eine andere Richtung. Wir sind eher von der Anwenderseite die Nerds, weniger auf der Linux-Seite. Aber 2001, das heißt, ihr habt schon Linux gemacht, als München sich noch entschieden hat für Linux? Linux war damals noch nicht im Gespräch und wir haben es aber auch nicht unbedingt jetzt medienwirksam umgesetzt. Das war zum damaligen Zeitpunkt ein wirklich echtes Problem für die Leute, verschiedene Fachanwendungen gleichzeitig ausführen zu können. Das war also eine Zeit, in der in der Stadt noch NT4 im Einsatz war und die verschiedene Betriebssysteme booten mussten, um verschiedene Fachanwendungen benutzen zu können. Das war wirklich ein Thema, wo wir uns halt überlegt haben, wie könnte man diese Fachanwendungen ausliefern auf einen und denselben Desktop. Das war so der Hintergedanke, warum man das eigentlich aus der Netzwerkebene heraus machen wollte. Und der Grund damals war einfach, dass die verschiedenen DLL-Versionen unter Windows einfach nicht konkurrierend installiert werden konnten. Und das Problem hatten auch mehrere andere Stadtverwaltungen. Und ja, so war das, wie gesagt, zum damaligen Zeitpunkt auch einfach ein Lösungsansatz. Ich muss dazu sagen, das hat auch damit zu tun gehabt, wo man wie viel Wissen bekommen hat. Und Wissen war damals nicht ganz so einfach wie heute, wo man die ganzen To-Dos einfach so, How-Tos auf den verschiedensten Plattformen kriegt, sondern es war ja damals auch wirklich eine Recherchearbeit. Und das Interessante in der Linux-Welt war halt, dass keine Distribution auf den Markt gekommen ist, ohne jedes Paket, was da drauf war, auch wirklich mit einer Anleitung auszuliefern. Das war eine sehr, sehr große Hilfe. Ja, damals gab es ja noch die Linux-Distribution in den Boxen mit den DVDs. Ich kenne das noch. Ja. Weil Thorsten, du hast vorhin gerade Linux angesprochen. Das ist ja, ich will nicht sagen grandios gescheitert, aber mittlerweile eben auch nicht mehr aktuell. Wenn man sich dann mit den München unterhält und fragt, warum, was war denn da los, wieso ist das bei euch gescheitert, hat man oft so das Argument, ja, es gibt immer so gewisse Anwendungen, gerade vom großen bösen M, die einfach so Standard sind, dass sie hergenommen werden müssen. Wie ist denn da die Erfahrung bei euch, sei es jetzt Dokumentverarbeitung oder sei es Kommunikation mit anderen außerhalb von eurer Stadtverwaltung? Die ist durchaus unterschiedlich, muss man ganz klar sagen. Hauptimplikatoren also die Hauptprobleme, die man eigentlich mit Dokumenten hat, sind ja Benutzerfehler und natürlich auch die nicht vorhandenen Ressourcen auf den jeweiligen Seiten. Also ganz häufig Schriftarten, die jemand verwendet hat, die man vielleicht wieder nicht lokal hat, Druckerränder und andere Dinge. Dazu muss man wirklich sagen, das ist ein Thema des Fingerpointings, was man hier machen kann, oder man kann einfach bei jedem Mal, wo etwas hineinkommt und man sich das Dokument anschaut, versuchen dran zu wachsen und zu lernen, was da jetzt gerade geschehen ist, und mit der nächsten Iteration der Installation diese Fehler versuchen mit zu beheben. Aber es ist etwas, das definitiv Aufmerksamkeit benötigt, sowohl mit dem Benutzer als auch technisch. Das ist nicht ohne. Jetzt kann ich mir vorstellen, inzwischen können ja diese ganzen Open-Source-Office-Systeme wie OpenOffice, LibreOffice, wie sie alle so heißen, die können ja inzwischen auch mit diesen Microsoft-Formaten umgehen. In der Anfangszeit habt ihr wahrscheinlich Riesenprobleme gehabt, oder? Also viele Dokumente liegen ja tatsächlich auch im Microsoft-Format vor. Ich würde nicht sagen, dass das jemals abgerissen ist, dass man Probleme hat. Für uns intern ist es aber etwas, wenn wir das nach außen geben, hatten wir die Direktive, dass es eigentlich als PDF nach außen gegeben wird, damit der Gegenüber auch wirklich genau das erhält, was wir uns vorgestellt haben. Und man muss dazu sagen, dass Microsoft einen hervorragenden Support für das Open Document Format hat. Also Office-Versionen der aktuelleren Art ab 2010 ist dieses ISO-Format, was es ja inzwischen ist, hervorragend unterstützt. Und der Austausch funktioniert über das Format fast noch besser als eigentlich über das OpenXML, also das eigene Format von Microsoft. Und das heißt, bei uns gibt man eigentlich wirklich das Format so nach außen, wie man es bestimmt, oder eben auf Nachfrage oder, wenn es eben auch bekannt ist, in dem Wunschformat. Weil LibreOffice kann natürlich auch andere Formate exportieren. Dazu muss ich aber auch sagen, dass ein Format immer noch nach außen geht, was ich eigentlich so nicht mehr unterstützen möchte. Das sind eben die alten DOC- und XLS-Formate. Also die Binärformate von Microsoft, wo sich eigentlich niemand mehr wirklich richtig auskennt, warum, wieso, weshalb, die man auch nicht mit irgendeiner Mechanik prozessieren kann, weil sie nicht als XML vorliegen. Und das passiert auch bei uns. Das ist aber auch für mich schwer vorstellbar, wie das ist. Es ist ja der Faktor so, ich kriege das ja auch mit, aber schwer nachvollziehen, dass es immer noch DOC- und XLS-Dokumente gibt. Seit wie vielen Jahren haben wir jetzt das jetzt? Seit 2010, also 10 Jahre mindestens, und dass es dann immer noch so alte Formate gibt, schwierig. Du, bei uns auf dem Server, da vegetieren noch einige Vorlagen. Ich weiß schon. Steht noch drin, öffnen Sie jetzt den Netscape-Navigator, aber egal. Aber wenn wir gerade dabei sind, wie sieht denn so ein Sachbearbeiter-Desktop aus, um ganz einfach mal praktisch da vorzugehen? Wie funktioniert E-Mail? Über Office-Programme haben wir ja gerade schon gesprochen, da nutze LibreOffice. Was ist bei dem Sachbearbeiter so auf dem Desktop los? Wie arbeitet der? Also das Wichtigste, die Schaltzentrale, wie unter Windows auch, ist natürlich der Datei-Explorer. Der Datei-Explorer ist bei uns extrem modifiziert. Der bietet halt auf das zentrale Dateisystem mit allen Funktionen und auch verschiedenen Bereichen dokumentiert halt auch die Direkteinstiege in die jeweiligen Aufgaben, die die Leute haben. Wir speichern bei uns zentral in einen Einheitsaktenplan ab, Das heißt, die Leute haben einmal den Einheitsaktenplan als zentrale Dateiablage. Dann hat jeder Fachbereich natürlich seine Favoriten, die er hier rausgenommen hat und den Leuten sozusagen, ähnlich wie die Bookmarks in einem Browser, Direktzugriffe zu den wichtigsten Dokumenten und auch Vorgängen gleich gibt. Es gibt ein Austauschverzeichnis, das zeitlich begrenzt ist. Die Leute sollen da also die Sachen nicht hinlegen und dann nie wieder irgendwo bewegen, sondern das wird dann auch aufgeräumt. Dann haben wir aber auch Vorgänge drin. Das sind so Verzeichnisse mit einem Ampelsystem, wo man sehen kann, zum Beispiel ein Softwarezulassungsverfahren ist momentan gelb, ist also noch nicht durchgeführt worden, sind schon die ersten Sachen gemacht, oder grün, wenn es durch ist. Und natürlich auch das Vorlagenverzeichnis. Und im Vorlagenverzeichnis haben wir die Vorlagen für die Dokumente, aber auch für die E-Mails. Und die Autotexte drin. Und das ist eigentlich eine der schwierigsten Übungen überhaupt, finde ich, den Leuten abzugewöhnen, alte Dokumente zu suchen und die dann sozusagen als neues Dokument irgendwo zu deklarieren, sondern wirklich zu sagen, Leute, wir haben genügend Autotext, wir haben genügend Vorlagen, baut euch das doch bitte neu zusammen. Und wann immer ihr jetzt etwas für so toll haltet, dass es auch anderen zur Verfügung stellt, gibt es doch bitte einfach als Autotext weiter, dass das auch andere benutzen können. Das ist wirklich ein schwieriges Thema. Und dieser zentrale Datei-Explorer ist ich würde mal sagen, Ausgangspunkt für die meiste Action, die es überhaupt so im Haus gibt. Und Fachanwendungen sind dann eben der Firefox-Browser, der auch wieder bei uns ziemlich modifiziert wird durch das Verteilen von zentralen Profilen. Das heißt, dort drin sind natürlich auch die wichtigsten internen Ressourcen, wie das Intranet oder der Zugriff auf das Telefon und solche Geschichten geregelt. Und als E-Mail-System haben wir den Thunderbird, auch aus der Mozilla-Familie. Das ist jetzt eine kleine Überschneidung zu unserer Groupware, die wir auch nicht aus dem Standardportfolio beziehen, sondern das ist auch wieder eine für kommunalen Einsatz modifiziertes Open-Source-Projekt, das sich Tine 2.0 nennt. Bei uns heißt es Offico. Offico ist wahrscheinlich völlig falsch ausgesprochen von mir. Ich kann kein Esperanto. Wir hatten uns aber irgendwie gedacht, ja, was heißt denn Amt, was heißt denn sozusagen Behörde dann auf einer Sprache, die vielleicht nicht unbedingt Deutsch ist, aber auch irgendwas Schönes symbolisiert, etwas Gemeinsames. Und vielleicht kann mich da irgendwann mal jemand korrigieren. Wir nennen es einfach Offico intern. Und das ist unsere zentrale Groupware, die natürlich auch die E-Mails, die Termine, die Aufgaben und Kontakte zur Verfügung stellt. Diese Groupware ist dann natürlich auch wieder für das Befüllen von unserem E-Mail-Programm zuständig, aber auch von den Anrufern im Telefon. Und alles greift natürlich tief ineinander. In dieser Groupware habe ich auch wieder die Ressourcenbuchungen. Wann kann ich einen Raum buchen? Wann kann ich ein Auto buchen? Das sind wirklich sehr, sehr, sehr, sehr viele Dinge drin geregelt und die Dinge, die eben, sag ich mal, in einem Programm auftauchen, tauchen auch wieder in anderen Programmen auf. Wir haben auch eine Desktop-Wahlhilfe, das heißt, ich sehe zum Beispiel beim Telefon, wer mich gerade anruft, mit einem kleinen Bubble-Hit unten in meiner Taskbar drin. Ich kann aber auch einfach Sachen markieren, die eine Telefonnummer sind und dann sofort anrufen. Das alles, wie gesagt, spielt irgendwie alles miteinander, ineinander hinein und ist schon sehr weit weg von einem Standard-Desktop, weil sich auch bei uns im zentralen Menü, egal unter welchem Betriebssystem oder woher die Anwendungen kommen, eigentlich alle Programme tummeln, die der Benutzer so einen Tag über braucht. Jetzt machen sich ja so Benutzer gern mal ihren Desktop schön. Also nach ihren eigenen welche Möglichkeiten hat denn der Sachbearbeiter auch das zu tun? Also auch einfach seinen Desktop-Hintergrund schön zu machen. Das sind die zentralen Fragen, was auch Akzeptanz bringt. Ja, da haben wir sehr wenig regulierend eingegriffen, was zu sehr seltsamen Effekten geführt hat. Also von Systemen, die halt überhaupt gar keine Taskbar mehr haben, weil der Mensch alles, grundsätzlich alles mit Tastatur bedient. Über das Taskbar-Stapeln, also möglichst viele davon zu haben mit verschiedenen Aufgaben. Mit dem Thema, ich mach's in schwarz, ich mach's in rot, ich mach's in gelb, ich mach's mit dem im Icon-Toolkit meines Lieblings-Fußballvereins, wo natürlich kein Mensch mehr weiß, wenn man davor steht, was man eigentlich anklicken muss. Und unsere Entwickler nehmen Tastaturen mit alternativen Layouts. Also wenn du dann mal an deren Rechner sitzt, kannst du noch nicht einmal deinen Namen eintippen. Ja, jetzt muss ich Sven natürlich nennen. Der hat natürlich auf seiner Tastatur gar nichts drauf. Also das ist schwarz. Eine schwarze Tastatur mit schwarzen Tasten. Und Sven hat auch noch so eine Hybrid-Einstellung zwischen, natürlich programmiert es sich deutlich besser mit einer englischsprachigen Tastatur. Aber wenn man dann doch mal hin und wieder irgendwie ein paar Sonderzeichen braucht, ich weiß nicht, wo die bei ihm auf der Tastatur sind. Keine Ahnung. Das ist auch gut, das ist auch so ein bisschen Missbrauchsschutz von fremden Rechnern. Absolut. Ich würde sagen, für den Support in einem großen Unternehmen sind wir da vielleicht etwas zu freizügig. Das muss ich wirklich so sagen. Es ist aber auch ein bisschen Bauchpinseln unserer Power-User, die dadurch natürlich auch die Sache zusammenhalten. Und seltenst bin ich bei denen auf dem Desktop und muss denen was erklären. Wie viele Anwender habt ihr? Es ist gerade weniger geworden. Wir haben kein Krankenhaus mehr bei uns in Treuchtingen und auch andere Sachen werden gerade umgebaut. Andere Sachen kommen wieder dazu. Also das Kernrathaus sind wahrscheinlich so um die 70 Benutzer. Insgesamt haben wir so als Client-Anzahl, glaube ich, immer zwischen 110 und 120, was da wirklich bedient wird. Natürlich sind hier viele Arbeitskräfte dann nicht im Office. Wir haben Kindergärten als Außenstellen und ich sag mal, das ist immer abnehmend. Zum Thema Wahl waren es halt auf einmal 70 mehr, weil man eben dann Wahlhelfer auf einmal mit reingenommen hat. Das war dann natürlich auch eine Aufgabe, dass das direkt von unseren zentralen Servern zur Verfügung gestellt wurde. Wir haben also nicht per USB-Stick ausgezählt, sondern da war wirklich überall unser System auch vor Ort und auf diesen Geräten eigentlich nicht. Und so ist es je nach Einsatzzweck etwas, was doch zu und abnimmt. Also kann man sagen, dass ihr so im Peak so um die 200 hattet und ansonsten so im Normalfall so 110, 120 Clients. Ja. Das ist eine ganze Menge. Also das ist jetzt keine kleine Nummer. Und glaubst du, das skaliert auch noch höher, also zehnfache oder mehr? Also das ist jetzt wirklich etwas, das muss man wieder unterschiedlich beantworten. Technisch überhaupt kein Problem. Natürlich braucht man dann mehr Blech, ist ganz klar. Man muss mehr Nodes aufbauen und so weiter. Aber da gibt es natürlich Universitäten, die eigentlich über das gleiche System arbeiten oder wissenschaftliche Einrichtungen, die mit mehreren 10.000 Benutzern so ein System bedienen. Das funktioniert auf jeden Fall. Ob man dann natürlich den Benutzer so viele Rechte geben will, dass er seinen Desktop komplett umgestalten kann, bei denen man vielleicht nicht mal mehr einen Direktbezug zu den Benutzern hat, ist, glaube ich, organisatorisch dann auch eine andere Frage. Aber generell liefert ihr auch alles zentral. Na gut, könnt ihr nur zentral ausliefern. Läuft ja alles auf einem Server. Es sind drei Server bei uns. Ja, aber also was die Desktop-Sitzungen darstellt, das sind drei Server. Die haben aber dann keine Fachanwendungen. Die Fachanwendungen liegen extern in verschiedenen Containern. Okay. ich denke, das Thema Desktop haben wir jetzt soweit. Oder hast du da noch was zu ergänzen? Sonst würde ich gerne dann zum Telefon übergehen. Ich? Wahrscheinlich habe ich viel übersehen und genau das Falsche erzählt. Aber ja. Im Zweifel machen wir einen zweiten Teil. Wenn jetzt ganz viele Zuhörer sagen, ich möchte da aber nochmal ins Detail gehen, dann machen wir einfach nochmal eine zweite Sendung. Hier auch gleich der Aufruf, schickt uns Fragen. Wir leiten die an Heinz und sein Team weiter und dann machen wir einfach nochmal eine zweite Folge, wo wir dann die ganz tiefgehenden Fragen beantworten. Ich denke, eine Sache wäre noch interessant. Das ist das Thema, was haben die Leute als Client? Weil das ja jetzt, glaube ich, noch nicht so ganz herausgekommen ist, wie man eigentlich auf die System zugreift. Und im Haus ist das definitiv ein Netzwerkbetriebssystem. Das heißt, die SYN-Clients haben überhaupt gar kein eigenes Betriebssystem. Die starten direkt vom Netz. Und alles, was sozusagen außerhalb arbeitet, hat ein wirklich ganz, ganz runtergeschrumpftes Mini-Linux-System, das ab dem Moment, ab dem ich überhaupt sehe, dass ich mich einloggen kann, eigentlich schon nicht mehr lokal arbeitet. Ab diesem Moment eigentlich schon online arbeitet. Das heißt, es gibt hier auch überhaupt gar keine Benutzerverwaltung, nichts, was irgendwo lokal geschieht. Das ist cool, weil wenn so ein Gerät dann mal wegkommt, kein Problem. Noch keine Daten verschwunden. Das ist natürlich ein großer Sicherheitsaspekt auch. Ja, und Verwaltungsaspekt, ich muss mich um die Geräte halt nicht kümmern. Das ist wirklich, wir haben natürlich eine Inventarisierung, was das betrifft. Wir wissen, welches Gerät wo ist. Und wir haben dann auch nochmal einen Sicherheitsaspekt drin, der über ein Access Point geregelt ist, damit man halt ja auch eine Kryptografie hinterlegt, dass man sagt, okay, es ist auch an Hardware gedongelt. Aber im Grunde genommen, die Geräte selber sind annähernd wartungslos. Okay, das heißt dann auch im Umkehrschluss für eure Wartung, sollte so ein Gerät tatsächlich mal kaputt gehen. Es hat zwar nicht viel Last drauf, aber sollte mal so ein Ding kaputt gehen, nehmt ihr einfach ein neues unterm Arm, stöpselt das um und der Nutzer kann an der gleichen Stelle weiterarbeiten, wo er gerade aufgehört hat. Genau. Das ist gigantisch. Supportzeiten, die auf ein Minimum reduziert sind. Und das Schöne an der ganzen Geschichte ist, dass es eben ein generisches Gerät sein kann. Also, dass wir nicht an einen Hersteller gebunden sind, der jetzt wieder irgendwo ein System ausrollt, das ich wieder administrieren muss, sondern ich kann das wirklich mit der meisten generischen Hardware abfackeln. Weißt du, theoretisch könntest du von allen anderen Stadtverwaltungen oder Verwaltungen die ganzen alten Kisten aufkaufen für ein Apfel und ein Ei. Und die legst du dir ins Lager und hast noch für noch ein paar Jahre Hardware. Oder Raspberry Pi. Ja. Das war aber, Sven ist unser Zuhörer und Zuschauer. Der hat gerade in die Kamera den Raspberry Pi 3 gezeigt. Ich glaube, der ist ein bisschen zu schwachbrüstig. Ja, wir haben das Thema Raspberry Pi als Testbetrieb schon im Haus im Einsatz. Und der Vierer bietet eben jetzt die Möglichkeit, dass man zwei Bildschirme anschließt. Und ich kann kein System anbieten, dass die Leute nur einen Bildschirm haben. Das geht, glaube ich, heutzutage nicht mehr. Und der Raspberry Pi 3 als Client, performance-technisch hat es funktioniert. Vom Speicher her ist es etwas, was mir nicht so gefallen hat, weil er nur 1 GB Speicher hatte. Das heißt, wenn ich keinen Datenträger drin habe, der Pi kann auch vom Netz aus starten, habe ich ein Problem, wo tue ich meine Cache-Daten hin? Das heißt, ich mache ihn wirklich voll. Und ein Raspberry Pi 4 kriege ich mit 4 GB. Da habe ich halt auch die Möglichkeit, den Cache sauber unterzubringen, weil ich töte natürlich mit so einem Cache auch jede SD-Karte. Das heißt, dann habe ich auf einmal wieder Supportaufwand und muss laufen. Ja gut, brauchst bloß die SD-Karte austauschen. Ja. Okay, jetzt gibt es ja nicht nur Desktop-Anwendungen, sondern man muss ja auch telefonieren können. E-Mails können wir schreiben, wir können Briefe schreiben, wir können... Macht ihr noch Fax? Mhm. Ja. Aber ja. Schon Software-Fax, oder? Jein, beides. Okay, faxen könnt ihr auch, dann bloß halt nicht von zu Hause, wenn du Hardware faxt. Aber auf jeden Fall, jetzt können wir noch nicht telefonieren. Wie klappt das? Also, intern ist die Anlage, die wir benutzen, oh Gott, Sven, hilf mir. Ich glaube, 2006 oder sowas hat es begonnen mit der Asterisk-Anlage bei uns. Das ist ein Moloch geworden. Asterisk ist ein Open-Source-Telefonie-Server. Und das geht, also man kann damit natürlich SIP-Telefone, die man auch von der Stange kaufen kann, hervorragend als interne Telefonanlage benutzen. Man kann natürlich auch Soft-Clients dafür benutzen, nutzen wir im Normalfall nicht. Man kann Handsets damit benutzen. Und diese Telefonanlage, wie gesagt, ist vom Adressbuch und allem drum und dran mit der Groupware verbunden. Die löst inzwischen Probleme, von denen wir nie gedacht haben, dass wir sie jemals haben werden. Und spielt verschiedene Geräusche ab, um bestimmte Signale zu senden. Also sie kann Tore öffnen, das Horn einer Kläranlage simulieren, damit die Leute wissen, dass jetzt gerade sozusagen der Gasmotor steht oder was weiß ich. Ich habe keine Ahnung. Also es ist ein Ding, es ist in Software einfach explodierte Kundenwünsche in Anführungszeichen. Und das Schöne, was wir jetzt dadurch halt gerettet haben, es ist halt nicht an die Hardware gebunden, die drunter ist. Das heißt, diese ganzen Wünsche haben die Hardware-Umstellungen, die die Anlage inzwischen hatte, einfach überlebt. Okay. Also um die hatten im weiter? Um es direkt zu sagen, die Leute haben ein ganz normales Telefon. Das Telefon hat ein Display. Das Telefon kann anzeigen, wer anruft, dass ich das sehe. Ich habe mit dem Telefon die Möglichkeit, mehrere Leitungen aufzumachen. Das heißt, ich kann Leute mit hineinholen. Und ich habe natürlich auch die Möglichkeit, mit der Telefonanlage Telefonkonferenzräume zu öffnen. Was uns jetzt natürlich unheimlich entgegenkommt in den Corona-Zeiten. Telefonie ist ja doch deutlich stabiler als, wie wir jetzt ja auch gerade sehen, die Videokonferenzen. Und wir haben jetzt zu den Corona-Zeiten doch deutlich mehr tolle Telefonkonferenzräume aufgebaut, die Leute dann auch selber etablieren können, in denen auch Firmen anrufen, damit die Kommunikation funktioniert. Aber da gibt es mir gerade ein gutes Stichwort. Videokonferenzen und was ihr auch macht, ist Chat. Fangen wir mal mit den Videokonferenzen. Vielleicht nochmal, bevor wir das Thema wechseln, nochmal eine kurze Frage zur Telefonie. Entschuldige, Thorsten, dass ich da so reingrätschen muss. Ja, das ist ja dein Spezialgebiet aktuell. Ja, was? genau, du sagst, Heinz, die haben im Büro haben sie nochmal Telefone stehen. Jetzt daheim, kriegen die von euch USB-Headsets mit oder sprechen die dann über ein Computer-Audio oder wie funktioniert das dann da? Jetzt habe ich gehofft, die Komplexität etwas draußen zu lassen. Aber nein, jetzt muss ich sie mit reinnehmen. Also dieses kleine Gerät, das die Leute zu Hause an ihren Router anstecken müssen, wo die Kryptografie drauf ist. Das ist sozusagen das das ist der VPN-Client, der sich eben bei uns zentral einwählt. Und über das VPN bekommen wir die verschiedenen Netzwerke von uns. Das heißt, ich habe da ein Gerät, da kann ich dann ein Telefon einstecken. Ich könnte theoretisch, wenn ich will, auch einen Drucker einstecken. Und ich kann natürlich meine Bildschirmsitzung einstecken. Und das ist sozusagen das Thema, wie wir es normalerweise machen, weil diese Geräte im Normalfall auch für Kindergärten benutzt werden oder externe Stationen und ja, Organisationseinheiten, nicht Stationen. Es wird nur hier im Videochat mit verschiedener Hardware rumgeworfen. ja, genau so etwas in der Art. Und ja, da müssen wir vielleicht noch kurz sagen, was es ist. Das ist ein TP-Link-Router, der flashbar ist mit OpenWRT. Genau, richtig. Und ist quasi eure, ja, wenn ihr OpenWRT, ihr benutzt auch OpenWRT dafür? Ja. Und nutzt quasi die Hardware, die euch gerade unter die Finger kommt. was man halt gerade günstig. Jetzt muss ich es noch weiter komplizieren, noch weiter aufmachen, das Thema. Sven bei uns ist, ich nenne ihn jetzt mal der Verantwortliche für unser Freifunknetz. Wir haben ein doch sehr, sehr, sehr großes Freifunknetz bei uns im Stadtgebiet, bei dem sich Gastgeber im Tourismus, wie auch Gewerbetreibenden und Arztpraxen und ich würde auch sagen, größere Firmen einfach mit beteiligen und wo diese Router sowieso benötigt werden. Und die Firmware für den Treuchtlinger Freifunk zu bauen, ist halt etwas, was sowieso geschieht, wo auch Wissen abgefallen ist für die Thematik, wie wir dann mit unseren VPN-Gateways umgehen. Okay. Das heißt, ihr gebt dann so eine Kiste einem Mitarbeiter mit nach Hause, der stöpselt das an seine Internetverbindung. Und er hat im Normalfall für sein Display auch das Ganze kabellos. Das heißt, das zieht dann ein WLAN hoch und er kann dann auch sich innerhalb dieser Reichweite von diesem WLAN mit seinem Notebook auch bewegen und sich auf die Couch setzen und muss nicht unbedingt jetzt unbedingt an einer bestimmten Stelle in der Wohnung bleiben. Nicht schlecht. Die Couch ist kein Arbeitsplatz. Mussten wir erst neulich lesen. Ja, wir mussten auch lesen, dass wir doch bitteschön zwei Monitore daheim aufstellen sollen. Ich sitze da mit meinem 13-Zoller, weißt du, und arbeite auf meiner VM. Es geht auch. Du darfst ja. Kannst du deine Monitore mitnehmen? Genau. Die schnalle ich mir dann hinten aufs Fahrrad, oder wie? Ja. Aber genau sowas. Wie läuft denn das bei euch? Also ihr habt jetzt die Leute, wir haben jetzt über die Hardware gesprochen, wir können jetzt zu Hause telefonieren, wir können zu Hause auf unsere Dokumente zugreifen und sauber arbeiten. Wie macht ihr das mit den Leuten, mit der Hardware? Ist es so, dass sie dann einfach ihre Monitore aus dem Büro mitgenommen haben oder wenn sie keine zu Hause haben oder wie ist das bei euch gelaufen? Es ist jetzt noch nicht für so längerfristiges Arbeiten gedacht gewesen. Das heißt, die kriegen momentan bei uns die Notebooks mit. Mit allen Vor- und Nachteilen. Das sind sehr, sehr schöne Geräte, die wir da zur Verfügung haben, mit denen man eigentlich recht gut arbeiten kann. Aber es ist halt trotzdem ein Notebook. Man schaut nach unten. Das heißt, im Idealfall haben die irgendwelche Monitore zu Hause, die sie anstöpseln können. Das geht auf jeden Fall, natürlich. Aber die stellt halt im Moment nicht die Stadt. Mit dem Pi 4 und Monitoren, die wir dann sozusagen aus dem Altbestand von verschiedenen Organisationseinheiten haben, wäre hier aber auch definitiv ein echter Arbeitsplatz möglich. Das klingt alles mega cool. Also das heißt, ich hab's ja schon mal im Vorgespräch gesagt, also ich bin total beeindruckt, dass ihr eure Leute einfach so ins Homeoffice schicken könnt und nicht irgendwelche Dongle hin und her beantragt werden mussten, irgendwelche RSA-Tokens oder was weiß ich was alles, sondern die einfach nach Hause gegangen sind, entweder auf ihrer eigenen Hardware arbeiten oder ihre Hardware mitgenommen haben und ihre Laptops mitgenommen haben. Also es sind ja stadteigene Laptops und es ist auch der stadteigene Access Point. Das heißt, man kann das im Haus auch super vorbereiten, sodass es mundgerecht zu Hause vorbereitet ist mit den richtigen Kabelfarben und der richtigen Beschriftung, dass es dann auch meistens klappt. Warum machen das nicht alle so? Sehr beeindruckend, ja. Und ihr seid große Verfechter auch von dem Thema Public Money, Public Code? Ja, es ist ein schwieriges Thema, was denke jetzt auch irgendwo ein bisschen Fahrt aufnimmt. Und dieser Grabenkampf und diese Fronten halt auch irgendwo jetzt für alle verwischen, weil sich diese, ich würde mal sagen, alleinigen Distributionsmodelle einfach nicht mehr in der Realität etablieren können. Es gibt ja eigentlich keine Firma mehr, die komplett ohne solche Shared-Code-Geschichten auskommen. Und ja, natürlich, ich finde, die Kommunen untereinander sollten sich im Normalfall eigentlich keine Konkurrenz machen. Und auch die Anbieter sollten sich ja eigentlich keine Konkurrenz machen. Und es ist nicht unser Kerngeschäft. Und es gibt ziemlich viele andere Industriezweige, bei denen gewisse Systeme, Shop-Systeme, Support-Systeme, Ähnliches, die nicht im Kernbereich kriegsentscheidend sind für diese Unternehmen, miteinander geteilt werden und miteinander finanziert und aufgebaut werden. Damit man auch kein Generationen-Flash mehr hat, sondern irgendwo eine Evolution und auch auf eine gewisse Kontinuität setzen kann. Und ja, das. Wie ist denn eure Sichtbarkeit in dieser berühmten kommunalen Familie? Weil das, was ihr da so macht, und ihr macht das ja nicht erst seit gestern, das ist ja keine neue Erfindung, was ihr tut, das ist ja eine coole Geschichte. Das muss doch eigentlich, Nachahmer finden. Es ist interessant, dass das eigentlich eher gerade was jetzt das Terminal-Bereich und den Bereich betrifft, wo ich angeschrieben werde, sehr international ist. Sehr, sehr international. Und weniger regional. Das heißt, die Kommunikation, die ich mit Behörden führe, ist sehr häufig eigentlich, ich sag mal, auch ein direkter Austausch über echte Probleme, die entstehen. Es ist aber selten ein wirklich echter organisatorischer Austausch, der mir eigentlich persönlich wirklich fehlt, wo man sagen kann, ja, wir haben jetzt das Problem hier im öffentlichen Bereich. Wir haben hier das und das und das alles zu tun. Das funktioniert auch überhaupt nicht mehr zentral als Idee. Das funktioniert nur verteilt, wenn viele mitarbeiten. Lasst uns drüber reden. Und ich finde eine Veranstaltung immer unheimlich schön bei uns in Bayern. Das ist in Gunzenhausen die IOK-Tage, die da auch ein bisschen die Herzen mal öffnet und man sich ein bisschen gegenseitig austauscht. Ansonsten würde ich sagen, ist es aber wirklich ein Klein-Klein, wirklich auf konkrete Probleme runtergebrochen. Das ist fast ein bisschen schade. Das heißt, du kriegst immer nur Anrufe, wenn einer eine Spezialanwendung von euren vielen, die ihr im Einsatz habt, wenn er da ein Problem mit hat. Also. Ja, also ich meine, was wir so im Hintergrund im Einsatz haben, die Programmierer und die Projekte kenne ich sehr, sehr gut, weil ich sehr, sehr oft auch in diesen ganzen Open-Source-Treffen zu finden bin und habe da auch einen regen Austausch. Das heißt, da vermittle ich sehr viel. Aber konkret heißt zum Beispiel so eine Anfrage auch, ja, welchen Codec benutzt man denn am allerbesten zum Verteilen von Bildschirminhalten, wenn ich eine Intel-Grafikkarte habe und solche Sachen. Das ist dann schon eine valide Geschichte, da kann man sehr viel falsch und richtig machen, wenn die Leute halt nur 8-Bit-Farbtiefe durchkriegen, aber es ist schnell, sind sie vielleicht auch nicht zufrieden. So ein Austausch ist schon etwas, was vital ist, aber es geht halt selten auf den Level, wie wollt ihr eigentlich in der Zukunft das Thema XÖV befüllen auf Nicht-Anwendungsebene machen? Wenn zum Beispiel, wenn man es mal so sagt, ich das Ganze mit einem Sprachassistenten füllen will. Und ich finde, solche Fragestellungen sind doch hochinteressant. Alle Kommunen haben eigentlich irgendwo das Thema. Und der Austausch mit euch ist ja schon etwas, was ich unheimlich toll fand, wo man einfach auch mal über die gleichen Probleme reden konnte und die verschiedenen Ideen, die man dazu hat. Das heißt, ihr geht noch einen ganzen Schritt weiter. Im Prinzip wollt ihr auch Online-Anwendungen so Open Source selber bauen, dass die mit euren Fachverfahren reden. Also wir werden ein Bürgerportal aufbauen. Ich sehe mich nicht als der, der alles weiß. Deswegen frage ich auch gerade bei euch nach. Ganz offen. Wir sehen aber auch, was wir für Entscheidungen getroffen haben mit einer gewissen Verteiltheit von Daten, die ja einfach, ich würde mal sagen, im Internet die erste Idee war, dass man sagt, es ist nicht zentral, es ist nicht etwas, bei dem ein Zentralansatz wirklich alle Probleme löst, hat man bei der Wahl, beim Wahlauszählen, bei der Visualisierung der Ergebnisse und ähnliches. Wir haben die Ressourcen vor Ort gehabt. Wir konnten auch live direkt auch bei den komplizierten Wahlen direkt die Ergebnisse sehen, dadurch, dass alles miteinander vernetzt war. Und um es so zu sagen, aus diesen Gedanken heraus fände ich einen dezentralen, gemeinsamen Ansatz schon etwas, was auch eine gewisse Sicherheit bietet und bei dem man auch miteinander Funktionen teilen könnte. Wenn man das wieder weiter in Richtung Blockchain und Ähnliches spannt, hat man halt den großen Vorteil, dass man Daten auch eine gewisse Glaubwürdigkeit zusprechen kann. Da habe ich eine ganz brandheiße Information für dich. Die FITGO hat jetzt eine erste Demo-Version. Ich habe sie leider noch nicht gesehen. Ich muss mir das erst noch mal genauer anschauen. Eines API-Gateways zur Verfügung gestellt, wo es darum geht, in Deutschland eine zentrale Plattform zu haben für den Austausch von Daten, von XEV-Daten zum Beispiel. Also meine Vermutung ist, dass die das API-Gateway der Software AG verwenden. Das habe ich schon mal gesehen. Und das API-Gateway ist ziemlich cool. Das hat, da kannst du sehr gut die APIs auch beschreiben. Du hast dich total leicht mit der Schlüsselvergabe und so weiter und so weiter. Also da kannst du auch ganze Lizenzmodelle drauf aufbauen. Ich denke, das ist ein ganz guter Ansatz. Ich denke, das ist ein guter Einstieg, wo ihr vielleicht mal nachrecherchieren solltet. Ich denke, das könnte euch einen Schritt weiterbringen. Wenn ich das von dir höre, werde ich auf jeden Fall nachschauen. Auf alle Fälle. Das ist ja schön, dass ich so eine Reputation habe. Jetzt sind wir ein bisschen abgeschwiffen von dem, was ich eigentlich noch fragen wollte. Also, wir sitzen jetzt ja hier auch zusammen in einem, damit wir uns sehen, in einer Videokonferenz oder einem Videochat. Und zwar ist das ein Jitsi-Server. Wenn ich dich richtig verstanden habe, benutzt ihr genau das auch bei euch in der Verwaltung. Während alle so irgendwie auf, wie sie alle so heißen, Lizenzen kaufen müssen und darauf hoffen, dass das funktioniert, nutzt ihr Jitsi, oder? Passt. Wir benutzen in der Arbeit zum Screensharen und ähnlichem Nextcloud Talk, auch eben Open Source, weil Jitsi bei dem, was wir jetzt gerade machen, nicht 100% Ende zu Ende verschlüsselt ist. Nextcloud hat halt den, oder Nextcloud Talk hat den Vorteil, dass die WebRT-Setzungen wirklich Point-to-Point sind, aber auch den Nachteil, dass das Stapeln wirklich aufwendig ist. Das heißt, ich das nicht mit 20 Leuten machen kann. Und wir haben auch die Direktive intern, dass Telefonie vorgeht. Das heißt, Audio wird sich grundsätzlich über Telefon geteilt. Das hat auch immer den großen Vorteil, Leute können mit dem Telefon umgehen, die wissen, was das ist, die wissen, was eine Telefonnummer ist, sie wissen, wo sie reinsprechen müssen und sie müssen nicht irgendwas irgendwo einstecken oder sonst irgendwas. Das heißt, ja, bei uns wird Screensharing und Ähnliches betrieben. Jitsi ist jetzt eher etwas, was ich auch immer privat beäugt habe, wo ich auch einfach sehe, wohin sich es entwickelt und was sehr gut funktioniert, um es mal so zu sagen. Wir sehen uns jetzt ja auch gerade über Jitsi. Und was ihr auch habt, ihr benutzt Rocket Chat. Ja. Welche Einsatzgebiete habt ihr denn da? Ist das zur schnellen Abstimmung oder sind da tatsächlich längere Gespräche auch? Also, wir hatten vorher schon lange einen XMPP, einen Jabba-Chat, und der war hauptsächlich eigentlich uns Technikern vorbehalten. Und jetzt zu den Corona-Zeiten haben wir uns überlegt, öffnen wir uns den mit den Mitarbeitern oder bauen wir was Neues, was unter Umständen auch einen Mehrwert hat. Wenn die Leute heutzutage sowas wie Slack gewohnt sind oder auch sehen, bei denen man Konversationen führen kann und Sachen liken und auch pinnen und Ähnliches, das war alles mit unserem bestehenden Chat nicht möglich. Haben wir uns für Rocket Chat entschieden. Jetzt kann Sven leider nicht mitreden. Die ganz genauen Beweggründe, warum es nicht Matrix geworden und Riot geworden ist, weiß ich jetzt nicht. Es kam von ihm. Es ist etwas, was bei uns die Echtzeitkommunikation wirklich etabliert hat. Und wir haben verschiedene Kanäle. Die Kanäle durften sich die Leute auch selber anlegen. Wir haben einen Kanal, da geht es auch wirklich um den Support, wo man halt sagt IT-Support. Und für uns gesprochen, die ganze Geschichte personenbezogene Daten, ähnliches, haben wir eine Direktive bei uns im Haus, dass wir sagen, das geht nur über E-Mail. Also diese Daten, die wirklich heiß sind, kommen über E-Mail. Alles andere. Oh, jetzt muss ich gleich da einhaken. E-Mail ist ja eine Brief, ist ja eine Postkarte. Ja. Nutzt ihr dann PGP oder weil welche Daten per E-Mail verschicke, personenbezogene Daten, das ist ja alles andere als. Richtig, stimmt. Aber die Leute verbinden sich direkt mit unserem SMTP-Server, weil sie sind ja direkt in-house. Und ich bekomme die E-Mail auch direkt in-house über unseren IMAP-Server. Okay, also ihr habt das Routing in-house so gelöst, dass die E-Mail gar nicht euer Rechenzentrum verlässt. Das ist die Idee dahinter, ja. Ja. Okay. Und wir spielen mit GNU-PG. Und es gibt auch Firmen, mit denen wir Keys ausgetauscht haben, darüber auch wirklich Credentials austauschen. Behörden weniger, gibt es aber auch ein paar. Für das Thema Bürgerkommunikation findet es bei uns noch keine Verwendung. Schade, ich hätte PGP-Key, aber meine Gemeinde akzeptiert es. Können wir mal Schlüssel tauschen. Ich muss umziehen. Ja. Du glaubst gar nicht, wie oft ich das schon gemacht habe. Zumindest meinen Schlüssel hingeschickt. Mhm. Ich muss umziehen nach Treuchtling. Genau, jetzt ist leider Sven nicht wirklich dabei, sondern nur Zuhörerin. Sonst hätte ich noch ein paar Fragen zu Freifunk gestellt, weil ich bin ja auch ein Freifunker. Leider momentan offline, weil meinen Knoten benutzt keiner. Und wir waren doch eigentlich beim Chat und ich weiß nicht. Genau, beim Rocket-Chat waren wir immer noch. Einsatzzwecke könnte natürlich unter Umständen auch Bürgerkommunikation sein. Okay. Das heißt, es gibt hier auch einen Service-Chat im Rocket-Chat, mit dem man direkt eigentlich auf Webseiten einer Stadt oder eben auch einer Behörde oder ähnliches die Leute abfangen kann und ihnen auch Support und Hilfe anbieten. Bis hin zum integrierten Video-Chat. Der bei Rocket Chat auch wieder mit Jitsi umgesetzt wird. Müsste eigentlich Matthias hellhörig sein. Support per Chat. Wäre das was? Ja, da denke ich schon seit längerem drüber nach. Allerdings, wenn ich mir überlege, ihr habt halt dann quasi eine Seite, die zu betreuen ist, und wir haben ja knapp 1000 Seiten, die zu betreuen sind, und das mit einem Team von 5 Leuten, halte ich momentan ein bisschen für utopisch. Es gibt dann natürlich auch noch das Unpopuläre, man könnte hier auch einen Bot einbinden, was bei uns jetzt eher ein Tabu ist im Moment. Wir wollen uns das Ganze natürlich anschauen, aber momentan ist in den Gedankenspielen eigentlich eine Direktkommunikation da, weil man ja eigentlich schon glücklich sein muss, wenn so viel Digitalisierung vorherrscht, dass dieser Kanal zwischen zwei Leuten geschlossen ist. Ja, aber warum eigentlich nicht Bot? Also Bot sehe ich tatsächlich, gut, vielleicht seid ihr dazu nicht groß genug, Bot sehe ich tatsächlich als ein legitimes Mittel, weil ich gehe mal davon aus, dass so 70-80% aller Fragen die gleichen sein werden. Und wenn du da schon mal über einen Bot quasi die Standardantworten rausschickst und nur, wenn er dann nicht mehr weiterkommt, dann gibst du es in den Personal Chat, beziehungsweise blendest dann noch eine Telefonnummer ein oder antwortest mit einer Telefonnummer, die angerufen werden kann. Oder machst einen Link auf einen Jitsi-Server oder was weiß ich was alles, wo du dann eine tatsächliche 1-zu-1-Kommunikation machen kannst. Das wäre eigentlich ein cooler Mehrwert für die Bürger. Ist aber auch etwas, wo man, ich würde mal sagen, schon ein gewisses digitales Standing haben sollte. Und vielleicht das erstmal etabliert haben soll und dann ein zweiter oder dritter Schritt, bei dem der Bot dann vielleicht auch, ich würde mal sagen, nicht als allumfassend und beste Idee der ganzen Welt präsentiert wird. Ja, man könnte ihn ja nennen wie den Bürgermeister. Wir haben jetzt eine Bürgermeisterin. Oh, ja, deswegen habe ich Bürgermeister gesagt. Ja, also ich bin tatsächlich auch schwer beeindruckt, wie ihr das gelöst habt, vor allem wie lange ihr das schon gelöst habt. Wenn ich mir anschaue, wie schwer sich viele andere tun, jetzt die Leute im Homeoffice zu entlassen oder wie schwer sich einige Firmen tun, ohne jetzt genau Namen nennen zu wollen, überhaupt sowas wie Homeoffice zuzulassen und die Leute von daheim arbeiten zu lassen, dass es für euch Normalität ist. Und das seit 20 Jahren oder knapp 20 Jahren finde ich schon schwer beeindruckend. Und ja, großes Lob von mir an der Stelle. Dankeschön. Die Wahrnehmung bei uns im Haus ist natürlich nicht nur auf das, was funktioniert, sondern auch das, was eigentlich noch alles vor uns liegt. Da sieht man vielleicht das eine oder andere noch nicht so ganz. Und man merkt auch, dass viel gefordert wird zurzeit. Ganz klar. Und wenn etabliert ist, dass gewisse Sachen in gewissen Zeiten erledigt werden, macht es das nicht einfacher, wenn andere Sachen dann auch mal länger dauern. Wie viel Prozent eurer Leute sind eigentlich jetzt noch im Büro oder im Haus? Da muss ich echt passen, weil sich das auch pro Tag völlig ändert. Also eine Hausnummer. Also das wäre der. Im Publikumsverkehr wird der wahrscheinlich kaum noch stattfinden. Es gibt keinen Publikumsverkehr und wir sind auch nicht mehr ein Haus, sondern das Museum und die Touristinfo und das Schloss und verschiedene andere Bereiche sind jetzt auch irgendwelche Büros geworden, damit auch Leute jetzt nicht unbedingt durchs gleiche Treppenhaus müssen. Wie viele jetzt wirklich komplett gerade zu Hause sitzen? Ich glaube, wir haben keine Regelung, die das jetzt wirklich explizit sagt, dass du dann auch zu Hause sitzt. Sven, mach mal irgendeine Zahl, ich weiß es nicht. Ich bin wirklich... Ja, also... Gut, wir müssen nicht auf eine Zahl festlegen, aber es ist auf jeden Fall, der Großteil ist tatsächlich zu Hause. Oder zumindest nicht an dem Arbeitsplatz, an dem man normalerweise arbeitet. Das würde ich mal so sagen. Und vielleicht auch nicht unbedingt mit dem Gerät, mit dem man normalerweise arbeitet, weil eben alles irgendwie etwas anders ist gerade. Also, ich kann nur sagen, ich hoffe, euer Beispiel macht Schule. Und ich würde es mal sagen, ich rufe dazu auf, dass man sich mit euch in Kontakt setzt, weil das ist eine coole Geschichte. Unabhängig von dem großen M, komplett eigene Infrastruktur, alles in der eigenen Hand, alles Open Source, theoretisch könnt ihr überall reinschauen, kriegt ganz viel Community Support, wenn ihr für irgendwas Probleme habt, seid selber großer Teil der Community, sage ich auch gerade wieder, Freifunk, das ist ja, wir hatten ja im Vorgespräch hast ja gesagt, dass ihr 120 Knoten betreibt, das ist ja schon mal Hammer. Das heißt, ihr nehmt nicht nur Open Source, sondern ihr gebt auch tatsächlich als Verwaltung was zurück. Ich finde, so soll es sein. Und daran sollten sie alle ein Beispiel nehmen. Also, ich sag's mal so rum, wir machen das nicht unbedingt alleine, und für uns ist Open Source auch definitiv nicht etwas, was kostenlos ist. Das versuche ich auch. Ja, das heißt es auch nicht. Das ist auch etwas, was ich eigentlich so immer sehr ungerne höre. Wir versuchen halt wirklich, wenn wir das Geld ausgeben, es Firmen zu geben, die das ganze System verstanden haben. Das heißt, wir zahlen im Normalfall wirklich auch für Dienstleistungen, nicht für Marketing und nicht für ein Fuhrpark oder so. Und diese Dienstleistungen versuchen wir natürlich auch immer zeitlich gestaffelt länger zur Verfügung zu haben. Das heißt, die kriegen natürlich auch über längere Zeit beim Supporten Geld von uns. Aber wir dann auch immer mehr Features dazu. Und so wachsen die Groupware, so wächst die Telefonanlage. So wächst eigentlich alles, wenn wir einen Dienstleister haben, der mit uns sozusagen das System weiterentwickelt. Weil nicht alles von uns geschieht. Und natürlich brauchen Projekte auch ganz dringend Supporter, die für die Infrastruktur da sind, die Server stellen, die sich auch um die ganzen Gatherings und Meetings kümmern. Und das funktioniert genau über solche Firmen, die da halt auch irgendwo wirklich dann Leute drin haben, die das Projekt hochhalten, finanzieren. Und ich finde, das ist genau das, wo wir versuchen, an der ganzen Materie auch irgendwo mit dran zu arbeiten und die Leute, die wirklich dran zu arbeiten, auch irgendwo zu belohnen. Letztendlich bedeutet es ja, dass ihr euch Dienstleister ins Haus holt, die für euch den Support machen für gewisse Software und die dann aber im Umkehrschluss auch zu dieser Software was beitragen. Das heißt, wenn die bei euch einen Fehler fixen, kommt das direkt wieder zurück in die Community, in die Open Source Community. Das heißt, ihr tragt tatsächlich damit, dass ihr Open Source Software einsetzt und benutzt, dazu bei, dass die besser wird. Auch wenn ihr es nicht selber macht, sondern euer Dienstleister. Ja, und das aber auch ganz oft ohne Geld, weil sehr viele Projekte sehr dankbar für Fehlermeldungen sind. Und gerade wenn ich an LibreOffice denke, das mit Kusshand genommen wird, wenn jemand Fehlermeldungen auch artikulieren kann. Also wirklich sagen kann, was funktioniert und was nicht funktioniert. Geht nicht. Mach mal, dass es geht. Der geht Klassiker. Nicht bei mir auch nicht. Okay, Matthias, hast du noch Fragen offen? Ich bin völlig fragenlos. Fragenlos. Heinz, haben wir noch was vergessen? Du hast so viel erzählt, wir haben dich so viel gefragt. Hast du noch was Dringendes, was du uns noch mitteilen möchtest? Also, das klingt alles sehr positiv. Ich sage auch, wir haben Probleme. Und das Geld, das wir ausgeben können, ist das, wo der Prüfungsverband sagt, ja, mein Gott, so viel gibt man für so eine Lösung aus, sonst kriegt man halt vielleicht dann doch mal einen Hinweis. Das heißt, wir haben nicht alleine die Macht, irgendwo alle Bereiche in die Zukunft voranzubringen. Wir kennen natürlich doch viele Leute, die auch daran interessiert werden, hier sich der Thematik Behörden zu öffnen, was unter Umständen in der heutigen Zeit ja sogar mal ein wirklich hochinteressanter Arbeitsplatz sein kann. Wenn man sich jetzt gerade anschaut, was gerade geschieht und wo auch die Aufgaben höchst interessant sind, was so in der nächsten Zeit kommt und mit viel Verantwortung eigentlich auch einhergeht. Und ich finde es schade, wenn diese Art, ich würde mal sagen, dieses Bild von dem Beamten, der sich vielleicht auch um Rechner kümmert, wenn es bestehen bleibt. Ist irgendwie etwas, was eigentlich nicht mehr zeitgemäß ist, weil wir ganz andere Voraussetzungen haben. Und dazu muss man miteinander reden. Man muss aber auch über die Grenzen hinaus reden. Und man muss vielleicht auch öfter zuhören, was andere sagen. Und in dem Segment, muss ich sagen, haben wir auch in der letzten Zeit nicht all unsere Hausaufgaben gemacht. Und das war umso schöner eigentlich von euch, Wissen zu bekommen über diesen wunderschönen Podcast, einfach auch zu hören, was gerade alles abgeht und was sich tut. Deswegen auch da nochmal ein sehr, sehr großes Dankeschön. Ich finde, das trägt dazu bei, erstens mal die neuen Medien nutzbar zu machen. Die Leute fangen an, jetzt den Podcast zu installieren. Sie fangen an, das Konzept dahinter zu verstehen. Sie hören aber auch die Inhalte und sie hören auch immer mehr Geschichten von anderen, wie die es sehen. Und deswegen also von mir jetzt nochmal das ganz, ganz große Kompliment an euch. Finde ich toll. Habe ich gebraucht, war mir wichtig. Vielen Dank, da haben wir alles erreicht, was wir erreichen wollen. Dankeschön. Wir wollen, dass Leute nicht nur zuhören, sondern dass sie sich Gedanken machen und vielleicht auch das eine oder andere hören, was sie vielleicht nicht in der tagtäglichen Arbeit hören oder was ihnen einfach so unterkommt. Freut uns, vielen Dank. Dann würde ich auch sagen, das sind tolle Schlussworte, auch wenn die uns jetzt mal großartig. Dass ich euer Projekt großartig finde, habe ich jetzt schon mehrfach gesagt. Also auch der eGovernment-Podcast wird mit Open-Source-Software produziert. Der eGovernment-Podcast ist auch immer unter einer Creative Commons-Lizenz verfügbar. Das heißt, wir tun auch alles für die Community und ich finde es schön, wie ihr euer Projekt so vorantreibt. Danke. Dann verabschieden wir uns. Ich wünsche euch allen noch einen schönen Tag, schönen Abend, schönen Nachmittag. Bleibt gesund. Bleibt gesund. Bis dann. Eine Produktion vom Podcast Funkhaus.